الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، dies ist der 34. Ders von den Fajr-Unterrichten, der Fajr-Projekt. Und wir sind beim 6. Hadith von Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Der 6. Hadith ist von Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhum. Er sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen: Wahrlich, der Halal ist deutlich und der Haram ist deutlich, und zwischen ihnen sind zweifelhafte Sachen, welche viele der Menschen nicht kennen. Wer das Zweifelhafte meidet, das ist besser für seinen Dien und seine Ehre. Und wer in das Zweifelhafte fällt, fällt dem Haram wie der Hirte, der um den Schutzgebiet kreist und kurz davor steht, darin zu fallen. Wahrlich, jeder König hat einen Schutzgebiet. Wahrlich, das Schutzgebiet Allahs sind seine Verbote. Wahrlich, in das Körper ist ein Klumpen. Wenn es in Ordnung ist, ist der ganze Körper in Ordnung, und wenn es verdorben ist, ist der ganze Körper verdorben. Wahrlich, es ist das Herz, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab sagt, und das Zweifeln in den Hukum, in den Urteil, kann fallen, weil der Zweig zwischen verschiedene Grundsätze, die ihm ziehen, schwebt. Okay? Wie wenn der Mann seine Frau über sich selber verbietet. Okay? Wenn er sagt, du bist haram für mich, ja, dann ist es, dann neigt das oder dann schwankt das zwischen das Verbieten des Dhihar, dass er sagt, du bist genauso haram für mich wie meine Mutter, welches durch Buße, die große Buße, aufgehoben wird. Ja. Oder das Verbieten der einer Scheidung, das heißt, dass es dann als eine Scheidung gilt, durch diese eine Scheidung, die dann zu Ende geht, wenn die Periode der Frau zu Ende geht, okay, durch die dann die Frau durch einen neuen Vertrag erlaubt wird. Yani, wenn jemand etwas sagt und dieses eine Sache kann so bedeuten oder so bedeuten, okay, so kann es hier wie Wahar sein, das einfach nur durch Buße aufgehoben wird, dann ist die Frau wieder für ihn halal. Oder dann ist das eine Scheidung, und wenn die Periode der Frau, yani die Edda der Frau, entschuldige, yani die Wartezeit vorbeigeht, dann muss er einen neuen Vertrag mit ihr machen, dann ist sie wieder für ihn halal und eine Scheidung zählt. Oder er nimmt sie natürlich zurück innerhalb der Edda. Okay? Oder es kann auch damit gemeint sein, dass er die drei Scheidungen ausgesprochen hat mit einem Wort, durch die Frau dann, die Ehefrau, nicht erlaubt wird, ohne dass sie dann einen anderen Mann heiratet, ja, und gerne mit ihr schläft und dann sich normal von ihr scheidet, dann kann sie zum ersten Mann wieder zurückkehren. Oder es kann auch bedeuten, dass der Mann etwas für sich verbietet, was er nicht verbieten kann. Wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, es ist verboten für mich, Essen zu trinken, was Allah Azzajal für ihm erlaubt hat, das kann er nicht verbieten. Da ist die kleine Buße verpflichtend, bis das aufgehoben wird. Okay? Oder es kann gar nichts bedeuten nach der Meinungsverschiedenheit. Es gibt die eine Meinung und die andere Meinung. So, von da kam viel Uneinigkeit und Meinungsverschiedenheiten in der Sache, in der Angelegenheit, ab der Zeit der Sahaba und die dann, die nach ihnen kommen. Und auf jeden Fall, die Sachen, die zweifelhaft sind, die, von wem man nicht weiß, ob sie halal ist oder haram, von denen viele Menschen nicht wissen, dass es halal, ob es halal ist oder haram ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith erklärt hat, können diese zweifelhaften Sachen können manche Menschen ersichtlich werden, ja, oder deutlich werden, dass sie halal sind oder haram. Welche Menschen sind das? Die mehr Wissen haben als die anderen Menschen. Okay? Und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam weisen darauf, dass diese zweifelhaften Sachen, dass es Menschen gibt, die diese zweifelhaften Sachen kennen, ja, die Wissen darüber haben. Und viele von ihnen wissen es nicht. Okay? So fällt unter diejenigen, die es nicht kennen, zwei Arten. Zwei Arten. Erstens, wer darin stehen bleibt. Ja, er urteilt wieder mit Halal oder Haram. Und Jani meidet sie am besten. Okay? Weil die Sache für ihn zweifelhaft wurde. Okay? Und die zweite Art ist, wer glaubt, dass sie etwas ist, was sie nicht ist. Yani er gibt ihr einen Hukum, einen Urteil, was sie nicht hat. Okay? Und die Worte von ihm weisen darauf, dass außer die, welche geben kann, also außer die zwei Arten, welche geben kann, die darüber Bescheid wissen. Und was gemeint ist, dass sie darüber Bescheid wissen, welches Urteil das Richtige dafür ist in der Sache selbst, ob es halal ist oder haram. Ja, ne, wir haben Leute, die, wenn sie Zweifelhaftes haben, okay, dann bleiben sie stehen und andere denken das Falsche. Und es gibt Leute, ja, außer die zwei Gruppen, die dann das richtige Urteil davon wissen. Okay? Und dies ist von den deutlichsten Beweisen darauf, dass derjenige, der richtig bei Allah in den Angelegenheiten der Halal und Haram, welche zweifelhaft sind, und worüber es Uneinigkeit gibt, nur einer ist bei Allah Azzawajal. Okay? Das heißt, dieser Hadith ist von den deutlichsten Beweisen, dass derjenige, der richtig liegt, okay, beim Zweifelhaften, ob es halal ist oder haram, nur einer ist bei Allah Azzawajal. Und die sonstigen sind keine Wissende darüber. Wir haben schon über das Wort Wissende und Alim, yani Gelehrte, geredet. Und sonstige sind nicht Wissende darüber, mit der Bedeutung, sprich also, dass sie Allahs Urteil nicht getroffen haben in dieser Angelegenheit, in dieser Sache. Auch wenn er glaubt, oder wenn er darüber oder in dieser Sache einen Glauben hat, bei dieser Sache er sich auf eine Schubha, also auf ein Scheinargument aufbaut oder zieht, yani er stürzt sich auf ein Scheinargument und er glaubt, das ist ein Beweis. Das heißt, wenn jemand das richtige Urteil bei derjenige, der das richtige Urteil bei Allah Azza wa Jal trifft, ist derjenige, der wissend darüber, davon oder darüber ist. Und sonstige sind keine Wissende darüber, auch wenn er das glaubt, dass er das Richtige getroffen hat, ja, und er glaubt darüber ein Urteil, bei dem er sich auf ein Scheinargument stürzt, oder stützt, entschuldige, wo er glaubt, dass es ein Beweis ist. Und er kann belohnt werden oder belohnt sein bei Allah Azzawajal für seinen Ijtihad, für seine Anstrengung. Und sein Irren ist ihm vergeben, weil er es nicht beabsichtigt hat. Ja? Okay? Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, wer die Shubuhat, also das Zweifelhafte, meidet, dann ist es besser für seine Din und seine Ehre. Und wer in das Zweifelhafte fällt, fällt im Haram. Okay? Das hat die Menschen bei den Zweifelhaften zu zwei Arten geteilt. Zuerst einmal, das, was bis jetzt war, ist verständlich, inshallah? Nur drei Leute verstehen oder schläft der Rest? Mashallah. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay. Und diese Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer das Zweifelhafte meidet, dann ist es besser für seinen Dien und seine Ehre, und wer das Zweifelhafte fällt, fällt im Haram. Diese Aussage hat die Menschen bei den zweifelhaften Sachen zu zwei Gruppen geteilt. Und das ist für diejenigen, die in dieses, für die es ein Zweifel gibt. Ja? Und diejenigen, und die das nicht wissen, von diejenigen, die darüber kein Wissen haben und nicht das richtige Urteil wissen. Okay? Wenn er aber darüber wissend weiß, ja, wenn er darüber wissend ist und das folgt, worauf ihm sein Wissen hinweist, dann ist das eine dritte Gruppe. Okay, wir haben hier in der Aussage vom Propheten, in diesem Teil von der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zwei Gruppen, was die in Zweifel fallen. Die eine Gruppe, die meidet das Zweifel, das Zweifelhafte. Ja, yani, wenn sie etwas sehen, worüber sie nicht wissen, genau wissen, ob das halal ist oder haram ist, dann gehen sie lieber auf Nummer sicher und meiden das. Und das ist besser für ihren Dien und ihre Ehre. Und die zweite Gruppe, wenn sie was Zweifelhaftes sieht, dann macht sie es. Aha. Und dann begeht sie das. Und wenn sie das machen, fallen sie im Haram. Yani, je öfter sie das machen, dann irgendwann einmal fallen sie im Haram. Okay? Wer aber darüber Bescheid weiß und Wissen darüber hat, okay, das ist dann eine dritte Gruppe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erwähnt hat, weil der Hukum über diese Gruppe ist offensichtlich, wer das Richtige trifft, liegt richtig. So sind sie zwei Gruppen. Eine Gruppe, die das Zweifelhafte meidet, weil sie in Zweifel gefallen ist, und das ist, und derjenige, der das macht, der macht, dann ist das, yani, der geht auf Nummer sicher für seinen Dien und seine Ehre. Okay? Und hier sagt der Prophet, ist der Bra'a, das heißt, er sucht die Freiheit oder die Freisprechung für seinen Dien und seine Ehre, ja, davor, dass sie was Schandhaftes trifft oder dass sie niedriger werden. Weil wir wissen ja, der Dien, der Iman kann sinken und kann steigen. Okay? Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Wortwörtlich übersetzt heißt es, und wer das Zweifelhafte meidet, der spricht seinen Dien und seine Ehre davor frei an. Okay? Und die Ehre ist die Stelle des Lobes und des Tadels von den Menschen. Das heißt, die Ehre, entweder kann deine Ehre beschmutzt werden, oder sie kann ja nicht gelobt werden. Entweder es geht hier gut oder es ist schlecht. Okay? Das heißt, wenn er einen guten Ruf hat, dann wird er gelobt, und wenn er einen schlechten Ruf hat, dann wird er getadelt, und man redet dann schlecht über ihn. Okay? Und es kann der Mensch selber sein. Die Ehre mit der Ehre kann der Mensch selber sein, und es kann manchmal auch sein Nachkommen sein oder seine Familie oder seine Frau. So, wer die zweifelhaften Sachen meidet und ja sich davor schreckt, dann hat er seine Ehre von Tadel und von der Schandhafte, das auf denjenigen eintretet, oder die auf desjenigen eintreten, auf denjenigen eintreten, welcher diese zweifelhaften Sachen nicht meidet. Okay, wer die zweifelhaften Sachen meidet und sich davor schreckt, der schützt sich und schützt seine Ehre vor das Tadeln und vor das Schandhafte, welche auf denjenigen eintreten, der diese zweifelhaften Sachen nicht meidet. Okay? Und darin ist ein Beweis darauf, und darin ist ein Beweis dafür, dass wer das Zweifelhafte begeht, dann begibt er sich und stellt sich dafür, dass er getadelt wird und dass man ihn verunglimpft und so weiter. Wie manche der Salaf gesagt haben, wer sich selber unter Verdacht steht, wer sich selber unter Verdacht stellt, dann soll er diejenigen nicht tadeln, die schlecht über ihn denken. Okay, das sagt der eine, der Salaf. Und in einer Überlieferung von At-Tirmidhi, von diesem Hadith, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Wortlaut: Wer dies lässt, der spricht seinen Dien und seine Ehre frei, und somit geht's ihm wohl. Okay, das heißt, die Bedeutung ist, dass er das lässt mit dieser Absicht, nämlich die Freisprechung seinen Dien und seiner Ehre von der das davor, dass sie geringer oder dass sie sinken, yani, geringer werden oder sinken, und nicht aus einem anderen, yani, verdorbenen Zweck oder Absicht von Ria und so weiter, Ria Augendienerei und so weiter. Und darin ist ein Beweis dafür, dass das Streben nach der Freisprechung der Ehre gelobt ist, genauso wie das Streben nach der Freisprechung der Religion. Ja, es ist nichts Schlechtes, wenn du auf deinen Ruf achtest und wenn du auf dein Benehmen achtest, damit deine Ehre nicht beschmutzt wird. Okay, das hat mit Ria gar nichts zu tun. Okay. Deshalb kam eine Überlieferung, yani, dass alles, womit der Mensch oder der eine seine Ehre schützt, dann ist das eine Sadaqa, wie eine Spende. Und in einer Überlieferung in Al-Bukhari, bei Al-Bukhari und Muslim, von diesem Hadith: Wer das lässt, was ihm zweifelhaft wird von der Schandbare oder von der Sünde, dann hat er yani, was Gutes getan, oder dann hat er, wer das lässt, was ihm zweifelhaft wurde, und worüber er nicht sicher ist, dann ist es eher geeignet, dann ist er dafür eher geeignet, dass er es lässt, und dann ist es ihm, dann soll er das so behandeln, als wäre es eine Sünde. Okay? Und dies, wenn sein Lassen als Schutz vor der Sünde ist. Wer aber damit beabsichtigt, dass er sich ja nicht schön vor den Menschen stellt, dann dieser lässt nicht, was er worüber er denkt, dass es schön für sie bei den Menschen gelobt wird, wenn sie es lassen. Das heißt, wer sich gut vor den Menschen stellt, der tut die Menschen zufrieden machen und lässt niemals das, was sie wollen und was sie lieben, wenn sie es lassen. Okay? Entschuldige, der lässt niemals, worüber er denkt, dass das bei ihnen gelobt ist, dass man es lässt. Okay? Das war jetzt ein Fehler von mir. Die zweite Gruppe, derjenige, der das Zweifelhafte meidet, weil er einfach seinen Dien und seine Ehre ja nicht freisprechen möchte. Und das ist besser für ihn. Die zweite Gruppe, wer in das Zweifelhafte fällt, obwohl sie für ihn zweifelhaft sind. Okay? Wer aber etwas begeht, von dem die Menschen denken, dass es zweifelhaft ist, aber er denkt, dass es halal ist, dann ist es inshallah keine Sünde für ihn. Jedoch, wenn er fürchtet, dass die Menschen ihn deswegen verunglimpfen, dann ist es besser in dieser Stelle, dass er das lässt aus Freisprechung für seine Ehre, dann ist es auch gut. Yani, die zweite Gruppe, die hier in Hadith getadelt wurde, der in das Zweifelhafte fällt, obwohl er weiß, dass es, obwohl diese Sache bei ihm zweifelhaft ist. Wenn es aber bei ihm, wenn er einen Beweis oder ein Argument hat und es ist für ihn halal, ja, er urteilt dafür mit halal, dann kann er es machen und inshallah ist das keine Sünde. Jedoch, wenn es bei den Menschen zweifelhaft ist, ja, dann kann er es lassen und es ist besser, er lässt es aus Freisprechung für seine Ehre, yani, damit sie ihn nicht tadeln und verunglimpfen und schlecht über ihn reden. Und damit yani, er seine Ehre deswegen nicht beschmutzt. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, zu denjenigen, der ihn gesehen hat, der den Propheten gesehen hat, stehend mit Safiya, mit seiner Frau, mit der Frau des Propheten, er sagte, das ist Safiya. Okay, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging mit seiner Frau und einer sah ihn, er steht da mit seiner Frau, dann sagte ihm, das ist Safiya, yani, das ist meine Frau. Warum? Damit der andere nicht schlecht von dem Propheten denkt. Okay, damit er seine Ehre schützt von das Sprechen der Menschen. Und Anas radiallahu anhu ging aus seinem Haus raus zu Al-Jum'ah, ja, so Freitagsgebet, yani. Dann sah er die Menschen, die haben schon gebetet und sie sind gerade am Henker. Dann hat er sich geschämt und ging in eine Stelle, wo die Menschen ihn nicht sehen und sagte, wer sich von den Menschen nicht schämt, der schämt sich vor Allah nicht. Und At-Tabarani überlieferte es als Marfu', yani, als eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jedoch ist das nicht authentisch, ist das nicht bestätigt. Yani, es ist eine Aussage von Anas radiallahu anhu. Ja? Yani, Hadith was, die Aussage des Sahabi. Ja? Nein, nicht Hassan. Mawquf, barakallahu fikach. Genau. Hassan ist die Stufe des Hadithes. Aber wir haben gemacht, wenn du inshallah auf die ersten Durus zurückgreifst, dann wirst du sehen, inshallah, wir haben gemacht die Arten des Hadithes. Yani, es gibt Hadith Marfu'. Wir haben drei Arten gemacht. Hadith Marfu', Hadith Mawquf und Hadith Maqtu'. Okay, Hadith al-Marfu' ist die Aussage, wenn man sagt Hadith Marfu', dann bedeutet das, es ist eine Aussage des Propheten. Und wenn man sagt Hadith Mawquf, dann ist das die Aussage des Sahabis. Und wenn man sagt ein Hadith Maqtu', dann ist das eine Aussage von einem Tabi'i. Okay? Alhamdulillah. Und wenn er dies begeht, yani das Zweifelhafte, weil er glaubt, dass es halal ist, entweder aus einem yani erlaubten Ijtihad, ja, eine Anstrengung, oder eine erlaubte Ähnlung, Nachahmung, und er war und er irrte in dieses Glauben, in dieses Denken, yani, dass es halal ist, dann ist sein Urteil das Urteil von demjenigen, der vor ihm war. So, wenn der Ijtihad, yani, dann ist das inshallah keine Sünde von der ersten Art, yani. Okay? Und wenn der Ijtihad schwach ist oder die Nachahmung nicht erlaubt ist, sondern er machte das nur bloß aus yani, Folgung der Neigung, dann ist sein Urteil das Urteil von demjenigen, der das begangen hat, ja, obwohl es für ihn zweifelhaft war. Okay? Und derjenige, der die Schubuhat, der das Zweifel, die zweifelhaften Sachen begeht, obwohl sie für ihn zweifelhaft sind, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn berichtet, dass er im Haram gefallen ist. Und dies wird mit zwei Bedeutungen erklärt. Die erste, dass seine Hört man mich? Okay, die anderen hören. Abu Shada, hörst du nicht? Okay, der meldet sich wieder ein. Okay. Dies wird mit zwei Bedeutungen erklärt. Die erste Bedeutung, dass seine Begehung des Zweifelhaftes, obwohl er glaubt, dass es eine Schubha, eine zweifelhafte Sache ist, die ein Grund ist oder die ein Weg ist zu seinem zu das Begehen von Haram, wo er glaubt, dass es Haram ist. Okay? Das heißt, dass yani, wenn er diese zweifelhafte Sache begeht, obwohl er weiß, dass es eine zweifelhafte Sache ist, die ihm zu Haram führt, okay, wo er weiß, dass es Haram ist, und in einer Überlieferung von As-Sahihain, also Bukhari und Muslim von diesem Hadith, und wer sich traut über das, wo er die Sünde verdächtigt, dann ist er beinahe, dass er das darin fällt, wo er das befürchtet hat. Okay? Das heißt, dann ist er nahe, dass er den klaren Haram macht. Okay? Auf jeden Fall. Und in Marasil von Abi al-Mutawakkil al-Naji von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert, wer hirtet neben das Haram, ja, ist kurz davor, dass er sich damit vermischt. Okay? Und wer leichtsinnig die schmutzigen Sachen nimmt, dann ist er kurz davor, die Sünden, die kleinen Sünden begeht. Wer leichtsinnig die kleinen Sünden begeht, ist kurz davor, dass er sich mit den großen Sünden vermischt. Yani, die erste Bedeutung ist, dass derjenige, der das Zweifelhafte begeht, obwohl er weiß, obwohl sie für ihn zweifelhaft sind, ist kurz davor, dass er in Haram fällt. Das ist die erste Bedeutung. Und die zweite Bedeutung ist, derjenige, der das begeht, was für ihn zweifelhaft ist, der weiß nicht, ob das halal ist oder haram, dann ist er nicht sicher davon, dass es in die Sache selber haram ist. So kann er Oder so trifft er auf den Haram, während er nicht weiß, dass es Haram ist. Und dies wurde überliefert von Hadith von Ibn Umar von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Halal ist klar und der Haram ist klar und zwischen ihnen sind Zweifelhaftes oder ist Zweifelhaftes. So wer das meidet, dann ist es reiner für seinen Dien und seine Ehre. Und wer in das Zweifelhafte fällt, ist kurz davor, dass er in den Haram fällt. Wie derjenige, der sich um den Schutzgebiet begibt und kurz davor steht, in den Schutzgebiet zu fallen, während er es nicht spürt. Überliefert von At-Tabarani und andere. Nur kurz ein Wort von Schutzgebiet. Die Könige früher hatten Schutzgebiete, wo nur sie jagen dürften oder wo nur sie sich begeben durften. Und wer in dieses Schutzgebiet gefallen ist, yani reingetreten ist, hat sich, yani, hat sich dafür begeben, dass er vielleicht sogar getötet wird. Und hier, das Schutzgebiet für Allah Azza wa Jal auf seiner Erde ist was? Sind seine Verbote. So, wer immer wieder in das Zweifelhafte begeht, dann begibt er sich an der Grenze von was? Von Haram. Und da kann er reinfallen oder er weiß nicht, ob er schon reingefallen ist oder nicht. Okay? So muss man inshallah aufpassen. Und wie gesagt, die erste Gruppe ist das Bessere, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wer das Zweifelhafte meidet, dann spricht er seinen Dien und seine Ehre frei. Und das ist natürlich besser. Wir hören inshallah hier auf und machen inshallah morgen weiter mit dem Hadith. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.